Heute bin ich Bettler und morgen bin ich König. Heute viel zu viel, aber morgen viel zu wenig. Heute bin ich reich und morgen hab ich zu viel Mut. Heute ist mir schlecht, aber morgen geht's mir gut. Heute fest entschlossen, aber morgen ohne Plan. Heute ohne Streit, aber morgen zahle Zahn. Heute hab ich verloren, morgen bin ich der Gewinner. Heute fang ich für normal und morgen für den Spinner. Heute schenke ich Liebe und morgen schenke ich Hass. Heute tue ich Dinge, die ich morgen besser lass. Was ich heute sage, sage ich morgen besser nicht. Heute sieht man drüber weg, morgen steh ich vor Gericht.